Siehe, den Ungläubigen ist's gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und Ohren, und über ihren Augen ist eine Hülle, und für sie ist schwere Strafe. Etliche der Menschen sprechen wohl, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie keine Gläubigen. Betrügen wollen sie Allah und die Gläubigen, und nur sich selber betrügen sie und wissen es nicht. Ihre Herzen sind krank, und Allah mehrt ihre Krankheit, und für sie ist schwere Strafe für ihr Lügen. Spricht man zu ihnen, stiftet nicht Verderben auf der Erde, so sprechen sie, wir sind ja die Rechtschaffenden. Ist's aber nicht, dass sie die Verderbensstifter sind? Doch wissen sie's nimmer. Spricht man zu ihnen, glaubet, wie die Leute gläubig wurden, so sprechen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glaubten? Ist's aber nicht, dass sie die Toren sind? Doch begreifen sie's nicht. Wenn sie mit den Gläubigen zusammentreffen, so sprechen sie, wir glauben. Sind sie jedoch allein mit ihren Satanen, so sprechen sie, siehe, wir stehen zu euch und treiben nur Spott. Allah wird sie verspotten und weiter in ihrer Rebellion verblendet irre gehen lassen. Sie sind's, die erkauft haben den Irrtum für die Leitung, doch brachte ihr Geschäft ihnen keinen Gewinn, und nimmer waren sie geleitet.